weltweite Seelsorge und Erbauung zu ermöglichen. Ob wir sie mit einer Stimme aus Deutschland, Kanada oder gar Finnland und den dazugehörigen Bildern verbinden, unsere Links, die in diesem Text im Blog stehen und den Namen der jeweiligen Kirche blau ausweisen und sie beim Anklicken dieses Namens zu dem Video des Gottesdienstes führen, sollen Ihnen die Suche nach einer 30- bis 50-minütigen Gottesdienstsendung abnehmen. Wir hoffen, dass dieser Service Sie als Auslandsdeutsche bereichern möge und freuen uns über Ihre E-Mails zu diesem Thema. Schreiben Sie uns gerne an info@germanradioshow.com. Ihre Susanne Nielsen und das Team der Deutschen Funksendung wünschen Ihnen guten Empfang. Ich darf Sie ganz herzlich zum Kulturspiegel begrüßen und heute kommt der zweite Teil von einem Interview, das wir mit Gabriel Kahn führten. Er ist Juwelier seines Zeichens und in Berlin ausgebildet und auch dort groß geworden zu der Zeit der Berliner Mauer. Und dieses gehört zu der Serie von Mauer-Interviews, denn da gibt es sehr viele Geschichten zur Berliner Mauer. Und wir wollen Ihnen heute ein bisschen ausführlicher mit Gabriel Kahn das Interview bringen, das wir letztes Wochenende schon begonnen hatten. Aber da haben wir sehr, sehr viel auch zur Berliner Mauer selbst gesagt. Und heute sagen wir wieder ein bisschen etwas zur Einführung und dann kommt das etwas längere Interview mit Gabriel Kahn von King Jewelry Design auf Del Mabry. Einer unserer ältesten Sponsoren übrigens. Also, Wikipedia sagt Folgendes. Die Berliner Mauer war während der Teilung Deutschlands ein Grenzbefestigungssystem der Deutschen Demokratischen Republik, DDR, das mehr als 28 Jahre vom 13. August 1961 bis zum 9. November 1989 bestand und die DDR von West-Berlin hermetisch abriegeln sollte. Sie trennte nicht nur die Verbindung im Gebiet Groß-Berlins zwischen dem Ostteil, Hauptstadt der DDR damals, und dem Westteil der Stadt, sondern umschloss alle drei Sektoren des Westteils vollständig und unterbrach damit auch seine Verbindung zum Berliner Umland, das im DDR-Bezirk Potsdam lag. Von der Berliner Mauer ist die ehemalige innerdeutsche Grenze zwischen West, alte Bundesrepublik, und Ostdeutschland, DDR, zu unterscheiden. Die Berliner Mauer als letzte Aktion der Teilung der durch die Nachkriegsordnung der Alliierten entstandenen Vier-Sektoren-Stadt Berlin war Bestandteil und zugleich markantes Symbol des Konflikts im Kalten Krieg zwischen den von den Vereinigten Staaten dominierten Westmächten und dem sogenannten Ostblock unter Führung der Sowjetunion. Sie wurde aufgrund eines Beschlusses der politischen Führung der DDR und der Bundesrepublik Deutschland, die bereits mehr als 9 Jahre vorher befestigt worden war, um den Flüchtlingsstrom zu stoppen. Für die DDR-Grenzsoldaten galt seit 1960 in Fällen des ungesetzlichen Grenzübertritts der Schießbefehl, der erst 1982 formell in ein Gesetz gefasst wurde. Bei den Versuchen, die 1067,8 Kilometer langen und schwer bewachten Grenzanlagen in Richtung West-Berlin zu überwinden, wurden nach derzeitigem Forschungsstand von 2009 zwischen 136 und 245 Menschen getötet. Die genaue Zahl der Todesopfer an der Berliner Mauer ist nicht bekannt. Die Berliner Mauer wurde am Abend des 9. November 1989 im Zuge der politischen Wende geöffnet. Dies geschah unter dem wachsenden Druck der mehr Freiheit fordernden DDR-Bevölkerung. Der Mauerfall ebnete den Weg, der innerhalb eines Jahres zum Zusammenbruch der SED-Diktatur, zur Auflösung der DDR und gleichzeitig zur staatlichen Einheit Deutschlands führte. Heute sieht man übrigens, wenn man die Mauer in Berlin sucht, nur noch Teilstücke, aber es ist sehr interessant, man hat damals die Strecken, die Straßen nie verändert. Also diese vielen, vielen Jahre hat man die Straßen bis zur Mauer gehen lassen und auf der anderen Seite der Mauer gingen sie weiter, so dass es heute fast unmöglich ist zu sehen, genau wo die Mauer entlang lief, denn die Straße geht einfach weiter. Also wenn man läuft, dann kann man es vielleicht erkennen, aber ansonsten ist es wieder eine zusammenhängende Stadt. Was sich verändert hat, ist die Bausubstanz. Das heißt, die Gebiete im Osten Berlins, im früheren Osten Berlins, sind sehr von der Architektur der Sowjetunion und der sowjetischen Bauweise in diesen vielen Jahren beeinflusst worden. Ich saß in einem Bus und wir fuhren entlang einem Touristenbus, wo man von dem Oberdeck aus auf die Häuser schauen konnte, und eine Dame hinter mir kam aus der Sowjetunion bzw. aus Russland und sagte, ach, das sieht wirklich aus wie Moskau. Und dem kann ich nur zustimmen. Es waren grisegraue, sehr viel Personengebäude, aber wie gesagt, sie hatten so ein bisschen einen Glanz verloren, den man im Westen Berlins schon wahrnehmen konnte. Und heute ist die Stadt natürlich mit vielen neuen Bauwerken gepflastert, sagen wir, von dem Einfluss aller möglichen Architektur, nämlich der Architektur post-2000. Also sehr, sehr viele neue Gebäude wurden natürlich in Berlin errichtet. Und Berlin ist ja auch wieder Bundeshauptstadt. Als verbindliche Bezeichnung der Mauer legte die SED-Führung 1962 die Worte antifaschistischer Schutzwall fest. Die Suggestion, die offene Grenze zu West-Berlin habe eine faschistische Bedrohung der DDR dargestellt, sollte das wahre Motiv verbergen. Hauptzweck war die Verhinderung der Flucht aus der DDR durch deren Einwohner, sagt uns wieder Wikipedia. Da die Mauer nicht nur zwischen Ost- und West-Berlin, sondern auch an der Grenze zum West-Berlin umgebenden Gebiet der DDR errichtet wurde, war der Westteil der Stadt bis dahin das Schaufenster der freien Welt, fortan eine eingemauerte westliche Insel. Zur Vermeidung von konfliktbeladenen Begriffen wie Mauer, West- und Ost-Berlin, Staatsgrenze und Ähnlichem etablierte sich im politischen und öffentlichen Alltag West-Berlins der schlichte Begriff Sektorengrenze. Da er allgemein natürlich auch die Abgrenzungen von britischen zu französischen und amerikanischem Sektor beschrieb, die im Alltag allerdings kaum eine Bedeutung hatten, ließen sich damit neutral auch deren Abgrenzung zum sowjetischen Sektor, das heißt die innerstädtische Berliner Mauer, umschreiben. 1945 bis 1949, nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges, wurde Deutschland 1945 gemäß des EAC-Zonenprotokollen bzw. der Vereinbarungen der Konferenz von Jalta in 4 Besatzungszonen aufgeteilt, die von den alliierten Siegermächten USA, UdSSR, Großbritannien und Frankreich kontrolliert und verwaltet werden sollten. Analog wurde Groß-Berlin als ehemalige Reichshauptstadt in 4 Sektoren geteilt. Im Sommer 1945 wurden Demarkationslinien zwischen den Besatzungszonen, die sogenannten Zonengrenzen, gezogen. Teilweise wurden Schlagbäume und weiß-gelbe Holzpfeiler errichtet, sowie Farbmarkierungen an Bäumen vorgenommen. Es war nun eine Genehmigung erforderlich, um die Zonengrenze zu überschreiten. Nur für Pendler und Bauern wurde ein kleiner Grenzverkehr eingeführt. Auf Befehl der sowjetischen Militäradministration in Deutschland, SMAD, wurde in der Sowjetisch-Besatzungszone, SBZ, eine Grenzpolizei aufgebaut, die am 1. Dezember 1946 erstmals aktiv wurde. Bestimmungen für den Gebrauch der Schusswaffe wurden erlassen. Für Reisen zwischen der SBZ und den Westzonen mussten nun Interzonenpässe beantragt werden. Erste Grenzanlagen wurden auf der Ostseite errichtet, insbesondere in Waldgebieten, Stacheldrahthindernisse an grenzüberschreitenden Straßen und Wegen, Straßensperren. Wenig später begann auf verschiedenen Ebenen der Kalte Krieg zwischen dem Westen und dem sich entwickelnden Ostblock. Zunächst folgte in der Auseinandersetzung des Kalten Krieges ein gegenseitiger Schlagabtausch zwischen dem westlichen Alliierten und der Sowjetunion. Das erste unlösbare Zerwürfnis waren die Reparationsleistungen, über die zwischen den noch gemeinsam tagenden 4 Alliierten ein Streit entstand. Da die UdSSR inzwischen sah, dass sie aus ihrer Zone ihren Bedarf an Reparationszahlungen nicht decken konnte, forderte sie 1946-47 auf verschiedenen alliierten Konferenzen eine Beteiligung an den Reparationen aus dem Ruhrgebiet. Sonst könne sie nicht einer im Potsdamer Abkommen geplanten wirtschaftlichen Einheit zustimmen. Nur Frankreich akzeptierte dies, die USA und Großbritannien nicht. Zudem gab es das Problem der unterschiedlichen Gesellschaftssysteme, Kapitalismus einerseits und Kommunismus andererseits, wobei die Sowjetunion zielgerichtet plante und ihren Sektor ebenfalls eine kommunistische Gesellschaftsstruktur aufzubauen. Dies widersprach jedoch dem Vorhaben der Westmächte. Von der Londoner Sechs-Mächte-Konferenz im Februar 1948, auf der die Westmächte unter anderem über einen separaten Staat im Westen Deutschlands erstmals Verhandlungen abhielten, war die Sowjetunion ausgeschlossen. Sie wurde nicht eingeladen. Daraufhin zog sich die Sowjetunion im März aus der obersten Behörde der Alliierten in Deutschland, dem Kontrollrat, zurück, wodurch es keine gemeinsame interalliierte Kontrolle über Deutschland mehr gab. Im März 1948 einigten sich die drei siegreichen Westmächte, nachdem Frankreich seine Opposition aufgab, aus der drei Westzonen eine gemeinsame Trizone zu bilden. Ungefähr drei Monate später wurde kurzfristig und für die Allgemeinheit überraschend ab dem 20. Juni 1948 die Währungsreform in dieser neuen vereinigten Zone vollzogen, wodurch die D-Mark West eingeführt und die Reichsmark entwertet wurde. Zu diesem Zeitpunkt hatten der SPD-dominierte Berliner Magistrat noch geschwankt, in welcher Form sich Berlin an der bevorstehenden Währungsreform beteiligen soll. Das Resultat der Währungsreform war in Deutschland eine Spaltung der politischen und wirtschaftlichen Einheit in zwei sich gegenüberstehende Zonen mit zwei unterschiedlichen Währungen. Groß-Berlin war in zwei Währungsgebiete geteilt, weil die Westalliierten in ihrem Sektor die von der SMAT angeordnete Einführung der D-Mark Ost nicht hingenommen und ihrerseits die D-Mark West als zweite Währung eingeführt hatten. Dies schuf unter anderem erste Probleme, wenn Wohnungs- und Arbeitsort der Einwohner Berlins im jeweils anderen Gebiet lagen. Die Sowjetunion reagierte mit der Berlin-Blockade, die am 24. Juni 1948 bis zum 12. Mai 1949 andauerte. In dieser Zeit kam es zur Teilung Berlins und damit zur ersten Berlin-Krise. Eine weitere Auswirkung des Kalten Krieges war, dass Groß-Berlin sich zu einem zentralen Gebiet von gegenseitigen Bespitzelungen der Nachrichtendienste aus Ost und West entwickelte. 1949 bis 1959, unmittelbar nach dem Ende der sowjetischen Blockade, so sagt Wikipedia, wurde auf dem Gebiet der Trizone am 23. Mai 1949 die Bundesrepublik Deutschland gegründet. Am 7. Oktober desselben Jahres folgte in der SBZ die Gründung der Deutschen Demokratischen Republik. Formal hatte Berlin den Status einer bezüglich deutschen Militärs entmilitarisierten Vier-Sektoren-Stadt und war unabhängig von den beiden deutschen Staaten, was jedoch in der Praxis weniger Bedeutung hatte. West-Berlin näherte sich in vielem dem Status eines Bundeslandes an und wurde von bundesdeutscher Seite auch als solches betrachtet. Allerdings wurde später im Rahmen der Entspannungspolitik und der Ostverträge darauf verzichtet, in West-Berlin Sitzungen des Deutschen Bundestages, des Bundesrates und der Bundesversammlung stattfinden zu lassen. Bei der Gründung der DDR wurde ganz Berlin zu deren Hauptstadt erklärt. Die Bezeichnung Hauptstadt der Deutschen Demokratischen Republik für den Ostteil der Stadt wurde erst in den 60er Jahren eingeführt. Zunächst trug der östliche Teil den propagandistischen Namen Demokratischer Sektor. Seit Bestehen der DDR flüchteten Bürger in die Bundesrepublik, wobei auch außergewöhnliche und oft lebensgefährliche Fluchtmöglichkeiten ergriffen wurden. Im Jahr 1952 begann die DDR die deutsch-deutsche Grenze mittels Zäunen, Bewachung und Alarmvorrichtungen zu sichern und richtete auch eine 5 Kilometer breite Sperrzone ein, die nur mit einer Sondergenehmigung typischerweise für Anwohner betreten werden durfte. In Richtung der Grenze gab es wiederum einen 500 Meter breiten Schutzstreifen, an dem sich unmittelbar an der Grenze ein 10 Meter breiter Kontrollstreifen anschloss. Unzuverlässige Bewohner wurden aus dem Grenzgebiet beispielsweise in der Aktion Ungeziefer zwangsumgesiedelt. Ebenfalls seit 1952 gab es in der SED-Führung Überlegungen, die Grenze zu den Westsektoren abzuriegeln. Zu einem fehlte damals aber eine Zustimmung der Sowjetunion, zum anderen wäre eine Abriegelung aus verkehrstechnischen Gründen kaum möglich gewesen. Zwar ließ die SED-Führung bereits 1956 den derzeit weitgehend verfallenen Bahnhof Potsdam Pirschheide zum Bahnhof Potsdam Süd ausbauen, der 1960 im Hauptbahnhof umbenannt wurde. Allerdings war die Deutsche Reichsbahn weiterhin auf Fahrten durch den Westsektor angewiesen. Die Umfahrung Westberlins war erst mit der vollständigen Fertigstellung des Berliner Außenringes BAR im Mai 1961 möglich. Eines Eisenbahnrings, der gleichzeitig den Anschluss an die ihn kreuzenden Radialstrecken zu den Bahnhöfen Birkenswerder, Henningsdorf, Albrechtsdorf, Staaken, Potsdam-Stadt, Teltow, Mahlow und letztlich den Anschluss an die Görlitzer Bahn sicherte. Das einzige Verkehrsprojekt, das zu diesem Zeitpunkt einen tatsächlich unabhängigen Verkehr ermöglichte, ohne das Gebiet der Westsektoren zu nutzen, war der mit beachtlicher Leistung von 1950 bis 1952 entstandene Havelkanal. Gleichwohl wurden auf vielen in die Westsektoren führenden Straßen und Eisenbahnen und andere Verkehrsmittel durch die Volkspolizei intensiv Personenkontrollen durchgeführt, um unter anderem Fluchtverdächtige und Schmuggler aufzugreifen. Jedoch waren die 45,1 Kilometer lange Sektorengrenze als Stadtgrenze zwischen West- und Ostberlin und die Grenze zum Umland mit etwa 120 Kilometern kaum vollständig zu kontrollieren. Sie wirkten daher wie ein Schlupfloch durch die zunächst weiterhin offen bleibende Grenze. Den Rest können Sie dann bitte in Wikipedia nachlesen. Wir bringen Ihnen auch wieder einen Link dazu. Und da geht es um die Berliner Mauer. Es gibt da auch sehr viele Bilder von der Mauer West vor allem. Und die Mauer Ost war damals nicht bemalt. Diese Teile, die Sie im Freedom Pavilion im Citrus Mall sehen können, das sind Stücke der Ostmauer, die ab 1990 dann bemalt wurden. Und das zwar auch von Berliner Künstlern. Drei Russen in Berlin haben, drei junge Russen durften ausreisen aus der Sowjetunion und haben dann diese Mauerteile bemalt, was eigentlich sehr, sehr interessant ist als Geschichte dieser Mauerstücke. Und sie können sie sich dort anschauen und auch die Kleider, die zusammenhängen mit der Ausstellung Women of the Berlin Wall, Frauen der Berliner Mauer. Wir freuen uns, Ihnen jetzt das Interview mit Gabriel Kahn zu bringen. King Jewelry Design ist an der Del Mabry in Tampa und dort können Sie ihn besuchen, wenn Sie weiterhin über die Mauer etwas wissen möchten oder auch zu schönen Schmuck. Am Mikrofon Susanne Nielsen, die Sie jetzt zu dem Gespräch mit Gabriel Kahn einlädt. Ja, wenn man so in einem Laden ist, dann kommt immer irgendein fröhlicher Kunde und dann muss man wieder eine kleine Pause machen. Jetzt machen wir weiter. Ja. Und Gabriel, ich weiß, du zeichnest sehr gern und jedes Mal, wenn wir uns zusammensetzen, kommen da sehr viel Stück Papier auf den Tisch. Und hier haben wir gerade ein Bild, das du gezeichnet hast, von der Luftbrücken, von dem Luftbrückendenkmal. Und das ist nämlich sehr interessant. Und ich habe gerade gesagt, das erinnert mich ein bisschen an 9/11, an dieses Monument, was man aus dem Stück, was aus dem geschmolzenen World Trade Center auch heraus ist, Eisen, ja. Sehr ähnlich, auch so eine Kurve und so. Aber diese Luftbrücke, dieses Luftbrückendenkmal hat natürlich sehr viel Wert, besonders wenn man dort groß geworden ist. Wann bist du nach Berlin gekommen? Du warst klein als Junge oder bist geboren, bist du nicht in Berlin? Nein? Nicht in Berlin, ich bin zu Berlin gekommen im Dezember 1976. Before that, ich war in einem Monastery, so in einem Kloster. Kloster. Genau. Das ist ein ganz interessanter Umzug. Aber deine Eltern sind meine Eltern waren in Berlin. Wir waren schon in Berlin. Wir waren schon in Berlin. Und dann bist du zu ihnen gekommen. Ich bin zu ihnen. Und das ist natürlich ein Leben mit dieser Mauer. Und wie alt warst du? Ich war ungefähr zweimal. Bin aus Berlin nach Berlin gekommen, ja. Ist nach Berlin und nach Berlin gegangen. So, ich war um die 12 Jahre, wenn ich Berlin verlassen habe. Das erste Mal. Und also dann du warst also noch kleiner, als du hingekommen bist. Genau. Mit den Eltern. Mit den Eltern und dann, Und da warst du 6 oder? glaube schon, ja. Ja, ja. Und weil ich 12 Jahre war, dann ich bin nach Kloster gegangen. Kloster. Und weil ich 14 Jahre alt war, bin ich wieder nach Berlin gekommen. Mhm. Und dann wieder aus der Berlin vor 2 Jahren ausgegangen. Mhm. Und dann um 1976 dann wieder dann schon nach Berlin gekommen. Und dann habe ich studiert, dann habe ich die Goldschmiede fertig Lehre gemacht und so weiter. Und dein Bruder ist Uhrmachermeister. Mein Bruder Uhrmachermeister. Ja, genau, ja. Gibt's ihn noch? Er ist nach Berlin zurückgegangen, dein Bruder, nicht? Genau, ja. Wir haben Geschäft nach unserer Schule. Wir haben dann ein Geschäft aufgemacht in Berlin. Mhm. Und dann wir sind hier rübergekommen, zusammengekommen. Und dann wir haben hier ein Geschäft gemacht. Und dann, dann nach 3 Jahren, mein Bruder dann wieder nach Deutschland, nach Berlin zurückgegangen. Und existierte dann das Geschäft in Berlin oder hattet ihr das? Zwei, drei Jahre her, er hat zugeschossen. Vor drei Jahren, also genau. Um 2017 herum. Genau, dann. Genau. Und tatsächlich, also er hat es noch lange geführt. Ja. Und Mitarbeiter, ihr habt eine größere Familie oder war er derjenige, der es geleitet dann hat? Also, die Familienmitglieder, die helfen, die hatten auch die Studenten sozusagen, die Lehrlinge. Die dann, genau, die ihren Meister machen. Uhrmachermeister, das genau. Braucht man es noch, ich weiß es nicht. Für die alten Uhren auf jeden Fall. Also, da war ja eine Zeitspanne, dass, da war nicht mehr so nötig. Zeitlang gab es kam plötzlich die neue Elektro- und die Digitaluhr und genau. Da wurde man nicht mehr so. Aber jetzt so ich muss sagen, um die 80er, mhm. 80er, wenn die 80er Jahren, wenn die Uhren zum Batterie umgewandelt haben. Umgerüstet. Ja, genau. Also eine ganz neue Generation und, von Uhren. Und dann ich glaube, now ist wieder eine Notwendigkeit ist gefunden, dass man wieder die Uhrmacher lernt und so weiter und so weiter. Ja, ja. Also ich finde, es gibt eine Wahnsinnsgruppe von Sammlern, es gibt Präzisionsuhren, es gibt weiterhin... Nein, die Rolex-Uhren und so, die sind so viele Uhren, Omegas und Takoyen und... Also Tausende kann man... Tausende und so weiter, das genau. Das ist ein kleiner Maserati am Arm, ja, genau. Ja. Ja, ja, und da gibt es auch ein Uhrmacher-Magazin, das sogar in Florida beheimatet war. Das ist, ich weiß nicht, wo es hingekommen ist, aber das ist für Uhrenliebhaber. Also dein Bruder war Uhrmacher und du, wie gesagt, Goldschmiedemeister. Und bist dann also nach Amerika. Aber warum möchte man Berlin verlassen? Du hast gesagt, du konntest es da nicht mehr aushalten. Wirklich, das ist ein bisschen persönliches Weg, weil ich Teenager war, Jugend war. Wenn man Jugend ist, und dann hatte ich eine BMW, BMW-Auto gehabt. Aha. Und dann wenn man von West-Berlin durch DDR zu Westdeutschland um die Strecke geht, ja. Dann hat man bei 99% hat man ein Ticket, ist man zu schnell gefahren? Man ist man zu schnell gefahren. Tatsächlich, ja, das ist fast wie Mexiko. Genau, die Polizisten im DDR, die haben immer gewartet, hinter der Mauer oder hinter einem versteckten Platz gewartet und dann, wenn man ein bisschen über die Geschwindigkeit hat man sofort gehalten und dann um die 2 Stunden, 3 Stunden, 4 Stunden, 1 Stunde, so haben wir gewartet, bis man die Papiere um das Ticket zu bezahlt. So hat man wirklich. Also man musste es gleich bezahlen und dann konnte genau, man weiterfahren. Genau, das kann man weiterfahren. Und das ist dir oft passiert. Es ist nicht um die Geld, um die Zeit. Dass man so viel verärgerlicht hat und die Zeit so verliert hat. Waren die Tickets dann auch hoch im Preis oder waren die relativ? Also gering? Ich werde so zu meiner Erinnerung ungefähr um die 150, 250, 200. Das ist schon eine Monatsmiete im Osten gewesen. Genau. Ja, interessant. Ja. Also und bist du mit dem Auto nur hin und her gefahren oder auch mal mit dem Zug? Also das, wie war das im Zug? Ja, der Zug haben wir öfter gefahren mit dem Zug, weil man ein bisschen die Freedom hat, so dass man zu einer verschiedene Plätze gehen möchte, so hat man die Auto benutzt oder natürlich gebraucht. Natürlich, ein Auto ist flexibler, keine Sache. Ja. Aber dann musstest du ja mit der Schnecke fahren. Da muss man. Und dann eines Tages hat mein Vater gesagt, Vater, dann ich möchte nicht mehr hier in Berlin leben, so wie unter diesen Umständen. Ja, ich glaube, das musste Leben ein bisschen friedlicher geben, dass man aus Berlin rausgeht. Mhm. Und dann haben wir viel gedacht, vielleicht gehen wir nach Süddeutschland, dann gehen wir nach, vielleicht manchmal nach Holland, manchmal nach Schweiz, Switzerland und so weiter und so fort. Und dann, wir hatten Freundschaft mit den Amerikanern gehabt. Mhm. Und das hat uns hierher gebracht. So also es waren auch Kunden im Juweliergeschäft. Genau. Und das ist natürlich auch, ich meine, ihr wart in West-Berlin, das heißt, es war relativ frei, aber man eben der Transit in die anderen freien Länder, das war ja nicht gegeben. Und die hatten mal ein bisschen auch Informationen über die Amerika und so weiter und so weiter. Da war eine Radiosendung, ich habe den Namen vergessen. Das, also es gab Voice of America. Voice of America in Berlin. Und durch diese und AFN gab es in Frankfurt, ich weiß nicht, wie das ist, ob das die gleiche Sache war. Aber Voice of America ist wie der Deutschlandfunk. Das ist etwas, was die genau. Welt, und dann, das haben wir ein bisschen mehr Informationen gekriegt über Amerika und so weiter und so fort. Die Eltern wollten in Berlin bleiben. Ja. Es eine Junge, wenn man wächst und sieht oder hört Informationen über andere Länder und so weiter, dass man größere, bessere Frieden haben und so weiter und so fort. Und in Berlin selber kamen denn auch mal Leute aus der DDR rüber, die also sich einen Tag in Berlin aufhalten konnte. Kanntet ihr da? Also die kamen gehen und so weiter und so fort. Das war ja wirklich eine Sache. Bis man die Papiere und so weiter und so fort, dass man kämpft für eine schwierige, es war ja nicht so einfach, vor ungefähr einen Tag, 8 Stunden, 12 Stunden und so weiter und so fort, kommt rüber und dann wieder zurückgeht. Mhm. Ja. Aber also, dann waren eben diese Übergänge, der Checkpoint Charlie war der bekannteste und andere. Von der Westseite aus, was habt ihr als Kinder gesehen? Habt ihr diesen Todesstreifen gesehen? Habt ihr euch darüber unterhalten? Also, was habt ihr dafür darüber gewusst? Also hat man damit gelebt, sozusagen, wenn man mit dem Zug gefahren, mit der U-Bahn oder S-Bahn, und das war eine Station, ne, dass man U-Bahn oder S-Bahn nicht haltete, sondern die fuhr durch und dann die Wache bei der so und so weiter. Also ein bisschen rausgucken und so weiter. War das interessant? No, also gar kein Interesse, nur eine tote Strecke. Und wie wirkte sich die Mauer auf das Leben aus für euch? Ich muss sagen, das war wie man im Gefängnis hat sich gefühlt. Ja. So keine Freedom, keine. Aber ihr wart ja in der Friedenszone quasi. Aber ja, du. Wir waren ja in der Friedenszone und wir hatten alles. Mhm. But dass die Mauer rund und so weiter, das war ja nicht so, I mean, wir waren davon bewusst, dass wir sind jeden Tag, dass keine Frieden haben. Ja, so, das ist interessant. Und ich meine, hier, wenn man aus einem anderen Land kommt, in dieses Berlin, ist ja eigentlich auch, als wenn du von einer Situation, einer schlechten, in eine andere kommst. Warum seid ihr ursprünglich nach Berlin gekommen denn? Und waren deine Eltern vor der Mauer schon in Berlin? Ich glaube, ja. Aber nicht vor dem Krieg? Nicht meine Eltern, die kommen von Berlin. Ich glaube, das war ja mehr über die Arbeit. Und so und so fort. Und da war ja auch Berlin-Zulage, so ein bisschen mehr. Also man wurde gelockt mit Extra-Zulage. Genau. Das habe ich nämlich gedacht. Also man hat sehr viel Gelder in Berlin reingeschossen. Und das war also dann ein besseres Leben als woanders. Das war ja mehr Arbeit, also einfacher Arbeit zu finden. Mhm. Und das war ein bisschen mehr Geld zu haben, wie andere Städte. So. Und das war natürlich für deine Eltern. Hat dein Vater auch in dem Metier, wie du gelernt hast? Oder? Mein Vater war ja ein Handyman. Das war ja, hat, also Handwerker. Handwerker, hat alles gemacht. Ja, ja, ja. Und hat er in Wannsee, in einem Krankenhaus gearbeitet. Leben lang. Also er hatte ein gutes Auskommen dort. Geht da gut rauskommen. Und Wannsee ist ja auch eigentlich eine Feriengegend für den Berliner. Also das war aber wunderbar. Ich glaube, das war der Beste in Berlin. Ja. Es heißt immer, ich gehe jetzt, pack die Badehose ein, gibt es ein schönes altes Leben. Genau, ja, und, ja. Weißt du, Wannsee, ja. An den Wannsee, das stimmt, ja. Naja, und deine Eltern, hast du gesagt, wollten aus Berlin unter Umständen weg, aber dann in einen anderen Teil Deutschlands, also nicht in den Osten. Ist wirklich, ja, wir haben, mein Vater hat sich immer Gedanken gemacht. Und hat immer nach zu Frankfurt gegangen, hat Stuttgart gegangen, die Berge haben so immer geguckt. Und zum Schluss hat immer gesagt, oh, Berlin, das gibt us a little bit more than, a little bit mehr wie die anderen Städte. Und Berlin war ja auch zu Hause. Hat man zu Hause gefühlt. Aber dein Vater ist als Erwachsener dahin gekommen. Genau. Und das in Berlin, was uns angelockert hat, auch die Verkehrszüge und so weiter, das war ja viel einfacher und viel günstiger Zentralpunkt. Da hat man von einer Stelle zur anderen, also maximale um die 20 Minuten, 30 Minuten gebracht von einem innerhalb der Stadt. Naja, und die Stadt ist so groß, das kann man sich gar nicht vorstellen. Ja. Hier, wenn wir in Florida irgendwo hinfahren, übers Land. Wenn du vom Steglitz zu Spandau geht, alles war zentral. Ja, 15, 20 Minuten, alles war zentral. Genau, war schön. Und dann kamen noch andere Verwandten dazu, nehme ich an. Genau, wir hatten auch Verwandten, Gemeinde und so weiter, das war eine große Rolle dran. Und wenn man zu einer Stadt geht, dann kommt die Frage. Ne? So. Und die Mauer heute, wenn du jetzt ein Stück Mauer siehst oder wenn du jetzt sagst, guck mal, da gibt es jetzt eine Ausstellung von 1000 Stücken dieser Mauer in Amerika. Was bedeutet das für einen Berliner? Für einen Berliner, für mich bedeutet, ich bin dankbar zum Gott, zum Heaven, dass die Mauer nicht mehr da ist. Ja. Die Freude, die ich kann nicht ausdrücken. Wie war das, als die Mauer runterkam? Warst du da in Deutschland? Ich war ja hier. Aber du bist nicht mal hingereist und gesagt, das gucke ich mir jetzt mal an. Also 3-4 Jahre nach der Mauer, dann bin ich rübergekommen und dann habe ich ein bisschen so umgeschaut und so weiter und so fort. Mal in den Osten gehen, mal gucken, wie genau, es war. Ich bin da. Wie war das denn? Der war ja nicht zugänglich. Also, wenn man vom Westen zum Westdeutschland oder Westberliner, wenn man in die andere Seite guckt, in East-Berlin, dass man bedauert, um die tote Zeit, dass man nicht eine Entwicklung da gegeben hat. Ja. So, Das hat man gesagt, so wie die Leute gelebt haben unter diesem Regime und so weiter und so fort. Ja. Ja, also es hat sich nichts Positives entwickelt. No. Jetzt natürlich kommt man in nach Berlin, da waren so viele Baukräne am Anfang. Jetzt ist die Stadt eine gewachsene und auch an allen Teilen. Wirklich, was ich mich beeindruckt hat, wenn ich zum Reichstag um die Umgebung gegangen sind und die haben das so ähnlich weiter umgebaut und sieht so wunderbar aus. Und wirklich, dass man gar kaum die Difference, also die Unterschiede sieht. Ja. Sieht, wo die Mauer mal war. No, das ist ein bisschen gezeichnet an den Grounds, aber nicht mehr da ist, genau. Also ich persönlich bedauere, dass es keine U-Bahn gibt vom Bahnhof bis zu der Museumsinsel. Weil diese Strecke, die muss man dann immer mit dem Bus fahren. Bus fahren, genau. Und sie bauen schon seit vielen Jahren diese. Und da wird es eine geben, irgendwann mal. Irgendwann mal, ja. Wenn ich nach Berlin komme, das war jetzt auch vor 2-3 Jahren, und da war diese Baustelle immer noch. I mean, die bauen ja Untergrund. Ja, eben. Und so. Das dauert und dauert. Aber ich meine, gut, ich nehme an, dass diese letzten 2 Jahre nicht besonders. Ich meine, es könnte sein, dass das endlich fertiggestellt ist, wenn man das nächste Mal kommt. Aber da gibt es natürlich schöne Busse und schöne, die also gibt es, ja, mit dem Verkehr, ist wunderbar. Aber laufen könnte ich natürlich auch, wenn ich wollte. Ja. Aber man ist in Berlin, es ist nicht immer gleich da vorne. Ich bin mal im Winter alle Strecken abgelaufen, weil eine Frau mich umgeführt hat. Und hat gesagt, das ist gleich da vorne. Ich bin Kilometer zwischen einem Bauwerk und dem nächsten gelaufen. Ja, das ist Berlin. Aber Berlin ist halt immer noch eine Reise wert. Berlin ist wunderbar. Für mich, wenn man über eine andere Stadt um die Gedanken darüber macht, Berlin ist immer ist der erste in der Reihe, dass ich eine Sehnsucht habe, so um die Berlin zu fahren. Und wenn man jetzt, wer kauft sich ein Stück Mauer? Wer würde sich ein Stück Mauer hinstellen? Und was symbolisiert die Mauer, wenn sie bis nach Amerika gekommen ist? Wirklich, wenn man ein bisschen Mauer, dass man kann man auf den Schreibtisch stellen. Genau, ein Stück Mauer zu kaufen und zum eine Erinnerung zum Bedenkmal so hinstellt und da zum Erinnern always immer zum Erinnern. Aber erinnert man sich dann an gute Zeiten oder schlechte Zeiten? Erinnert man, dass man diese Mauer, das hat existiert, das hat gestanden vor Jahren und hat die Familie getrennt, voneinander getrennt, Kinder und so weiter und Eltern und so an, so fort. Und das ist und viele Leute, die sind ums Leben gekommen wegen dieser Mauer dazwischen. Diesem Todesstreifen und diesem nicht raus dürfen. Ja, und die andere Seite ist, dass man auch darüber denkt, dass solchen Radikal, also solchen Black and White, also dass man nicht zu einem Kompromiss, zu einer. Ist man nie gekommen. Ist nicht die Wert ist. Im Ende, da muss man wieder zusammenkommen und ein besseres Leben haben. Genau. Aber so ist es nicht. Geschichte schreibt es selber. Ja. Und dass man in die Geschichte guckt, also wenn man die Unterschiede haben, ist besser, dass man miteinander arbeitet und nicht gegeneinander. Ja, das wäre schön. Das wäre wunderbar. Ich glaube, dass dann die Zeit wird an unserer Seite und nicht dagegen. So. Naja, dann können wir weiter hoffen. Und in Berlin kann man sagen, es haben sich alle gefunden. Der Weg ist offen. Ja. Wunderbar. Ja. Gott sei Dank für das. Ja. Gott sei Dank. Na, dann wünsche ich dir, dass du gute Erinnerungen mehr hast als die anderen und dass das auch weiterhin so ist und dass du vielleicht, dass wir beide vielleicht mal wieder nach Berlin kommen. Also ich arbeite dran, na, dass ich wieder zu einem Besuch gehe, vielleicht dieses Jahr, so einen Monat, drei Monate her, so, also im Sommer, dass wieder im Sommer wieder hingehe und so weiter. Naja, das ist ein bisschen komplizierter geworden, das mit dem Reisen, aber es ist möglich. Ist möglich, ja. Von einer großen Stadt zum nächsten. Danke. Dankeschön, Gabriel, für das schöne Gespräch. Und wer bei dir vorbeikommen möchte, der kann sich also auch mit dir über die Mauer unterhalten. Und du bist an der Del Mabry, sag mir mal deine Adresse, die habe ich jetzt nicht vor mir liegen. Ja, das ist die 3071 South Del Mabry Highway. Und da kann man den Gabriel antreffen und der spricht gut Deutsch. Und seine Schwester, die Susan, auch. Auch hier. Ja, das ist eigentlich sehr schön. Okay, also dankeschön nochmal für das nette Gespräch. Danke. Wir bedanken uns fürs Zuhören und am Mikrofon war Susanne Nielsen, die auch noch mehr zu der Berliner Mauer in anderen Sendungen hat. Und vielleicht kommen Sie auch mal bei der Ausstellung vorbei, die gerade im Citrus Mall im Freedom Pavilion, da geht es um Freiheit, läuft. Und die geht noch bis zum 4. Juli 2021. Tschüss, ciao. Ich darf mich noch einmal bei Ihnen ganz herzlich bedanken und bei Gabriel Krahn, der mit uns gesprochen hat. Und wie gesagt, auch als Juwelier für Sie da ist. Aber in diesem Falle ging es um die Berliner Mauer und auch um das Freedom Pavilion in Tampa im Citrus Mall, das noch bis zum über ein Jahr dort ist. Und da können Sie auch im Moment noch die Kleider sehen, die die Frauen von Berlin nach der Mauer beziehungsweise in den 50er Jahren dann auch noch getragen haben. Damals noch eine grüne Grenze, also eine Grenze zwischen Berlin Ost und West, die noch offen war. Aber wie gesagt, viele haben sie dann auch schon auf dem Wege verlassen gehabt. Am Mikrofon Susanne Nielsen, an der Technik Bill Davidson und wir wünschen Ihnen noch ein sehr schönes Wochenende. Besuchen Sie uns mal in der Ausstellung und melden Sie sich gerne vorher an oder fragen Sie nach auf unserer Facebook-Seite. Da gibt es germanradioshow.com, da können Sie fragen und Sie können uns auch gerne anrufen 813 254 5088 und wir freuen uns, wenn Sie uns Ihre Berliner Geschichte erzählen. Vielleicht haben Sie auch eine Geschichte über Mauern. Oder diese Berliner Mauer natürlich speziell. Tschüss, ciao. Sie finden uns, wo immer Sie auch sein mögen, im Internet unter www.germanradioshow.com. Das heißt, German Radio Show ist ein Wort. Und lesen Sie uns auch auf www.germanradioshow.blogspot, das ist blogspot.com, germanradioshow.blogspot.com. Heimat Abroad ist ein vierteljährliches bilinguales Magazin exklusiv für die deutschsprachige Community in den USA und informiert unter anderem über deutsche Kultur und Events, Lifestyle und Reisetipps, Interviews, Firmenspotlights sowie einem Expert-Ratgeber und Tipps zum Leben in den USA. Abonnieren Sie es unter www.heimatabroad.com für nur 12,95 € im Jahr. Language and Intercultural Training Services. Sprechen Sie Deutsch? German One-on-One Language and Intercultural Training Services offers a variety of services worldwide via Skype one-on-one. Would you like to improve your German, communicate in German, understand the culture, conduct business negotiations, travel in Europe, make new friends? German One-on-One offers you the following services: language training, assistance from native speakers and degreed college language instructors with many years of language teaching experience,